Yeah, Jackson, J-Rex, Rosalie, Man Fisher Studios, yeah, check den Shit, smoother Hip-Hop, yeah. Scheiß auf alles, was du bis jetzt von mir gehört hast, weil genau das hier bin ich. Ich bin Burner, ich bin ein chilliger Typ, Rapper mit smoothem Flow. Die Menge bauen, steppe ich ans Mic und mach ne coole Show. Ich spit die Lines. Die Leute hören das, nicken mit den Köpfen, lächeln. Sie mögen das, mögen meinen Rap. Sie lieben den Sound, ich liebe das Gefühl. Chill, zieh bei der Shisha den Rauch ein. Die Sonne scheint auf uns herab. Ich denk mir nicht sorgenfrei, morgen soll morgen sein. Heute texte ich, J-Rex chillt bei mir. Wir ziehen uns Beats rein, ziehen uns ne ausgewählte Vielfalt von Asch und Weed rein. Nein, Spaß. Wir grillen am Lagerfeuer, sind wie Huckleberry und Tom Sawyer hart am Streunen. Haben Raps in der Tasche, Tracks in der Tasche, haben Nebenspaß und Laune, Bags in der Tasche, yeah. Ich erzähl euch Geschichten von mir und meinem Leben, ich nehm euch mit mir. Ich lieg in der Sonne, verlieb mich in dich, chill mit Freunden bis der Abend kommt. Ich erzähl euch Geschichten von mir und meinem Leben. Ich nehm euch mit mir, lass die Zeit vergehen. Ich trink meinen Shit, genieß den Moment voller Freude. Zers, Freunde. Yeah. Jackson. Ey, im Prinzip ist das wie Prinzipium der Anfang, denn ich bringe Pop zurück ohne viel Tamtam und sowas hier ist ne Session. J-Rex und Rosalie chillen, ich geb eins zum Besten. Und ey, mich flasht der Beat, Part 2, kam gleich nach dem Improvisieren. Ich rap den Text am Fließband, aber ich erzähl ja Geschichten. Seht ihr das nicht? High-Level chillen, reden ist nichts. 5 Minuten Text, man, Fischer Studios, Kurios, bin super dope. Du Hurenzone, drück auf Repeat und ich. Ey, drück auf Repeat und ich zeig's dir nochmal, yeah. Dieser Style, dieser Tag soll nie vergehen. Ich lieb den Scheiß, der Abend kommt, Session vorbei. Jackson verpisst sich, vergiss mich nicht, denn hey, ich bin's. Yeah. Ich erzähl euch Geschichten von mir und meinem Leben, ich nehm euch mit mir. Chill mit Freunden, bis der Abend kommt, zers Abend droht, yeah. Ich erzähl euch Geschichten von mir und meinem Leben. Ich nehm euch mit mir, genießt den Moment voller Freude. Zers Freunde,